Kundgabe 5107. Empfangen durch Bertha Dodda am 18.04.1951. Sprache Gottes von Vater zum Kind. Liebe Worte. Euch allen bin ich nahe, so nahe, dass ihr mich zu hören vermöget, so ihr nach innen lauschet auf meine Stimme. Und es ist verständlich, dass ich so zu euch rede, wie ein liebender Vater zu seinen Kindern spricht. Einfach, schlicht und doch liebeerfüllt, so dass meine Kinder vertraut sind mit mir, dass sie mich auch erkennen als Vater, der seine Kinder liebt. Und weil ich will, dass sie mich auch verstehen, klingen meine Worte so in ihren Herzen wieder, wie ein jedes Kind sie zu fassen vermag, dass sie nicht missverstanden werden können und dass sie das Kind beglücken. Meine Liebefülle würde sich ganz anders äußern, wenn ihr es ertragen könntet. Doch solange ihr noch auf Erden weilet, ist der Klang meines Wortes eurem Seelenzustand angepasst. Und je nach der Liebefähigkeit des Einzelnen ertönet es vernehmbar im Herzen oder das Gemüt berührend wie ein gedanklicher Hauch. Ich bin selbst bei euch, die ihr meine Stimme vernehmet. Ich bin euch gegenwärtig und spreche zu euch Worte der Liebe, der Tröstung, der Ermahnung. Und ich belehre euch. Denn immer müsstet ihr meine Gegenwart spüren als einen Zustrom von Gnade und Kraft. Wer nun viel begehrt, der empfängt auch viel. Wer sein Herz mir öffnet, verlangend nach meiner Liebe, dem strömet sie auch zu, ungemessen. Und meine Liebe äußert sich im Wort. Meiner Liebefülle entäußert sich. Es strahlt das Licht meines Liebefeuers in das Herz dessen, der sich mir öffnet und mich hören will. Licht aber ist Weisheit, und das Füllhorn göttlicher Weisheit ist unerschöpflich und bietet immer neue Schätze dem, der seine Hände danach ausstreckt. Doch immer wird euch geistiger Reichtum in euch fasslicher Weise geboten, weil ich will, dass ihr mich versteht, so ich zu euch rede. Und darum wird das Licht leuchten können überall. Ich werde keinen Unterschied machen mit dem Austeilen meiner Gaben, wo immer solche von mir begehrt werden und die Liebe eines Kindesherzens den Vater darum angeht. Und meine Kinder werden mich immer verstehen, ansonsten sie den Vater nicht erkennen würden, der aber erkannt werden will von ihm. Darum ist mein Wort auch das lebendige Wasser, das dem Quell entströmt, so klar und ungetrübt, dass ein jeder sich daran laben kann, weil ein jeder in ihm das findet, was er benötigt zur Entwicklung seiner Seele. Zuspruch und Trost, Liebe und Weisheit, Gnade und Kraft. Solange ihr auf Erden wandelt, seid ihr noch unmündige Kindlein, die ich nur so bedenken kann und werde, wie sie aufnahmefähig sind für mein Wort der Liebe und der Weisheit. Und so sollet auch ihr euch immer nur als Kinder betrachten und mit Dank alles entgegennehmen, was euch die treueste Vaterliebe bietet. Ihr sollet nicht verlangen nach geistiger Kost, die ihr noch nicht vertragen würdet, nach geistigem Wissen, das ihr auf Erden noch nicht benötigt. Ihr sollet nicht verlangen, meiner Allmacht Werke zu ergründen, bevor ihr eine bestimmte geistige Reife erlangt habt, die euch befähigt, geistig zu schauen. Ihr sollet euch begnügen mit dem, was ich euch gebe, was ich als für euch segenbringend erkenne und was meine Liebe für die Kinder bereithält, die das rechte Verhältnis zu mir hergestellt haben und somit mich selbst gegenwärtig sein lassen. Ihr sollt Kindern gleich bittend und dankend empfangen die Gaben, die euch meine Vaterliebe spendet, so oft ihr sie begehret. Amen.